Aus Anlass des 68. Gründungstages der TDV Jöcker brachte die iranische Zeitung Iran News vom 5. September mit einem Foto von Genossen Kim Jong-un einen Sonderbeitrag und gab das nationale Zuchtideologie-Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo am 2. September ein Bulletin heraus.